drehen eine Runde, du siehst gottlose Gangster. Bonzen, die Bands fahren und Foxen mit Bankern. Professor, Doktoren und ein Bettler, der trotz des Novembers erhofft, dass er Geld macht. Aus meiner Gegend gibt es viel zu erzählen. Meine Jungs wissen, uns fehlt die Identität. Deshalb schreiben wir mit Marken unsere Namen. Statuen in die Bahn, damit jeder es sehen kann, dass wir da sind. Krank, den wir haben, trotz Banken mit Bares, die Junks auf den Straßen. Flieht er durch Angst an die Nadel? Gibt es selbst dann kein Erbarmen? Guck, Huren am Messestrich suchen sich Banker mit dicken Autos, die buchen den schnellen Fick. Langsam wird es dir bewusst, meine Welt dreht durch ihren Widerspruch. Paradox. Guck, hier gibt es Banken, Richter, Schlampen, Fixer. Paradox. Guck, hier gibt es Blau und auch Rot. Ich lauf, dass du tot bist. Paradox. Guck, hier gibt es Banken, Richter, Schlampen, Fixer, Paradox. Guck, hier gibt es Blau und auch Rot. Ich lauf, bis du tot bist. Bis einer von uns fällt. Denn diese Welt dreht so schnell, Bruder. Nur meine Stadt dreht sich gegen sich selbst, Bruder. Da wo Aktien über Schicksale entscheiden, steigen Quoten hoch für den Drogenkurs. Das Gesicht, der trägt zwei Seiten. Siehst du den Baba da am A8? Matt Schwarz, Arabar fahren, wie er fragt, was willst du auf den Straßen? Hier gibt's nichts mehr zu holen. Zu viele meiner Leute vor Gericht oder tot. Und dein Idol gibt kein Rat, wenn du anrufst, sondern er ist Gangster und trägt Quarzsand im Handschuh. Und der Marok da am eisernen Steg freut sich trotz des Harams auf sein Freitagsgebet. Zeit zu verstehen, wir können nur verlieren, weil Glück rationiert ist in der Spielothek. Für meine Gegend sei die Hoffnung verloren, aber deutsche Dichter werden in Betonblocks geboren. Paradox. Guck, hier gibt es Banken, Richter, Schlampen, Fixer. Paradox. Guck, hier gibt es Blau und auch Rot. Ich lauf, bis du tot bist. Paradox. Guck, hier gibt es Banken, Richter, Schlampen, Fixer. Paradox. Guck, hier gibt es Blau und auch Rot. Ich lauf, bis du tot bist. Wir drehen eine Runde, guck mal, dreht meine Gegend. Aus meiner Gegend gibt es viel zu erzählen. Damit jeder es sehen kann, dass wir da sind. Aus meiner Ansicht, meine Welt dreht durch ihren Widerspruch. Zeit zu verstehen. Für meine Gegend sei die Hoffnung verloren, aber deutsche Dichter werden in Betonblocks geboren.